von der CD oder LP, besser gesagt, Ragamuffin Hip Hop, Asher D and Daddy Freddy mit dem Stück Posse Rock and Move. Wann kommt dieser Mann mal zum Luftnehmen? Was wäre Brit Hop ohne seine vielen Ableger? Das, was Mitte der 90er als Acid Jazz galt, hatte auch viele Roots im Hip Hop, war aber wie vieles in England total verschoben. Ein Zeugnis dessen findet sich auf dem Sampler des Londoner Blue Note Clubs Parlor Talk featuring Friction mit dem Stück Abel Seaman.